ich cheate und das schon seit mehreren Monaten. Und eigentlich tue ich das weniger aus Spaß, sondern einfach, weil ich einen kleinen Penis habe. Bestätigung. Da hätte das einen schon wachsen, also ich meine, ich kriege da manchmal auch Gefühle bei. Sind Cheater auch durch die Bank alle Trinker? Wir nehmen auch noch andere Drogen, das geht von Kokain über Heroin bis zu LSD.